Müller nimmt den Ball mit der Brust, dreht sich jetzt, könnte schießen. Aber er dreht sich zu weit aus dem Schusswinkel heraus, spielt nach rechts zu Uwe Seeler, der zu Grabowski, Grabowski zu Uwe Seeler. Uwe Seeler bis zum 6. Meterraum wird gelegt. Es gibt wiederum Freistoß. Die Italiener sind nicht wählerisch mit ihren Mitteln. Sie sind wirklich nicht wählerisch. Und wenn sie einen legen, dann führen sie unten, ich sagte schon, schlechte Mailänder Opa auf. Die Gestik, die ist nicht angebracht. Man muss wissen, wann man dem Gegner die Socken getreten hat und nicht den Ball getroffen hat. Das sollte man also unterlassen. Zu spielen noch 31 Minuten und 20 Sekunden. 1:0 führen die Italiener im Halbfinale. Die deutsche Mannschaft muss jetzt einheizen, muss jetzt anfangen, muss jetzt ihre letzte Kraft bringen, wenn sie noch etwas machen will. Jetzt lassen sich die Italiener erst einmal Zeit. Sie bauen den Abwehrbeton auf. Zwei Mann stehen am Ball, geben ihn überhaupt nicht frei. Der sitzt die nicht und Domenghini nicht. Ball ist gespielt. Und nach links heraus zu Grabowski. Und Grabowski Schuss flach am Tor vorbei. Da hätte Müller jetzt einen Meter schneller sprinten müssen. Jetzt wird wieder Deutschland angefeuert. Wolfgang Oberath mit dem 15. Eckball von rechts. Oberath gibt den Ball gut hinein. Aber Grabowski kommt nicht an den Ball. Burknitz ist da, nickt ihn hinaus. Sofort aus der Gefahrenzone geschickt gemacht. Gar nicht in den Strafraum, sondern nach außen. Da steht ein eigener Spieler, Bodicelli. Aber die Deutschen erkämpfen sich den Ball. Grabowski ist da, in den Strafraum. Oberath schießt gegen die Latte. Übers Tor. Gegen die Latte, übers Tor. Das war die Chance. Das war die Chance für Deutschland. Ein Bombenschuss aus 11 Metern Entfernung knallt gegen die Latte und springt dann ins Aus. Das ist Pech. Und unten läuft sich der Dortmunder links außen die Gehält warm und kommt jetzt ins Spielfeld. Schiedsrichter sieht ihn nicht. Der Linienrichter lässt ihn noch nicht hinein. Spiel geht also weiter. Weiß noch nicht, wen Deutschland austauschen wird. Paske hat den Ball. So, Libuda gespielt. Libuda schön vorgespitzelt und jetzt muss Paske laufen. Ist auch am Ball. Schwer gespielt zu Beckenbauer. Deutsche Mannschaft kommt. Beckenbauer Strafraum. Ist im Strafraum und fällt. Aber er gibt keinen Elfmeter. Er gibt einen Freistoß für Deutschland. Voll getroffen in die Beine, den deutschen Beckenbauer. Aber Yamazaki gibt keinen Elfmeter, obwohl es ein klarer Elfmeter war. Er gibt einen Freistoß. Die deutsche Mannschaft kann es immer noch nicht fassen, dass sie hier vom Schiedsrichter jetzt offensichtlich benachteiligt wird. Offensichtlich gibt Freistoß und Diskussion mit dem Schiedsrichter. Ball liegt jetzt genau am 6. Meterraum. Und der Schiedsrichter hat unentwegt gelbe Karten in der Hand. Wen alles verwarnt, weiß ich nicht. Die Italiener geben den Ball nicht frei. Geht immer noch hin und her. Immer noch hin und her. Jetzt endlich ist der Ball freigegeben. Oberath steht bereit. Oberath steht bereit, Beckenbauer wird draußen behandelt. Seine Schulter ist offenbar angeknackt. Schuss von Siegel, gegen das Tor am Tor vorbei. Querpass, die Italiener sind jetzt auch etwas langsamer geworden. Domenghini, noch ein Querpass nach rechts herüber. Doch drüben wird der Ball aufgenommen von Rivera. Rivera wird angegangen von Grabowski und schlägt im Fallen den Ball mit der Hand weg. Das müsste eigentlich einen Freistoß für Deutschland geben, denn es ist ja Handspiel. Was entscheidet der Schiedsrichter? Er gibt Ausfall. Er gibt Ausfall. Einwurf ist Erfolg von Oberath zu Beckenbauer gespielt und Beckenbauer läuft jetzt wieder in die Hälfte der Italiener. Abgespielt zu Oberath. Der Kölner drängt über 20 Meter nach vorne. Jetzt vor das Tor. Albertosi steigt hoch. Seeler steigt hoch. Beide fallen. Libuda hat den Ball noch. Kommt Ball von Müller, hat die Chance. Seeler hat die Chance. Schießt gegen das Tor. Albertosi hält. Was ist denn jetzt los? Schiedsrichter hat etwas abgepfiffen. Ich weiß nicht was. Gibt einen Freistoß für Italien, obwohl Albertosi den Ball ganz frei gehalten hat, gibt er einen Abstoß, einen Freistoß jetzt für die Italiener. Nicht ersichtlich der Grund, die deutsche Mannschaft kommt noch einmal, reißt sich noch einmal zusammen. Oberath gespielt, Libuda steht etwas zurück. Bekommt er den Ball oder gibt es einen Querpass? Oberath hat sich freigemacht. An zwei vorbei, am dritten vorbei. Wird jetzt mit der Hand gestört. Jetzt gibt er die Gasse. Feld schießt noch. Aus dem Tor raus. Noch eine Chance. Noch. Nein! Das müsste eigentlich Elfmeter geben, denn Uwe Seeler ist festgehalten worden, als er schießen will. Und was gibt Schiedsrichter Yamazaki? Mein Gott, er gibt einen Freistoß für Italien. Das ist unmöglich, diese Schiedsrichterentscheidung. Es ist unmöglich. Seeler wird einfach umgerissen, wird am Boden gehalten. Und der Schiedsrichter lässt sich beeindrucken, weil jetzt ein Italiener auf dem Boden liegt. Und wir uns besorgt fragen, ob er wohl durchkommt in diesem Spiel, ob wir wohl noch lebend antreffen werden. Große Show, doch unten nichts passiert. Seeler umgerissen worden. Kein Elfmeter, sondern Freistoß für Italien. Schiedsrichter Yamazaki zieht sofort wieder gelbe Karten aus der Tasche, zeigt sie den Deutschen, die protestieren. Und es gibt nichts, gar nichts. Außer Elfmeter gab es hier keine andere Entscheidung. Außer Elfmeter keine andere. Ich kann das nicht begreifen. Und da sind diese Herren wochenlang geschult worden, ist dieser Herr schon seit einem Jahrzehnt auf internationalem Parkett und sieht nicht, was gespielt wird. Sechste Ecke, jetzt sind sie hinten auch etwas durcheinander geworden, sind nicht mehr klar wie in der ersten Halbzeit. Held zu Grabowski, Eckball schon ausgeführt, wieder hinein auf den Elfmeterpunkt. Kommt mal, Seeler wird umgestürzt. Aber der Schiedsrichter sieht nicht. Es ist zum Weinen. Mit beiden Händen umgedrückt. Und Beckenbauer kommt. Beckenbauer aus der eigenen Hälfte hinaus auf den linken Flügel. Da nimmt jetzt die Gehälte Ball auf. Spielt zu Grabowski, der steht jetzt innen. Geht bis zum 16 Meter hoch. Könnt ihr jetzt spielen, wartet doch. Jetzt spielt er zu Müller. Müller schießt auch. Am Tor vorbei. Kein schönes Spiel jetzt mehr. Nicht mehr wie in den ersten 45 Minuten. Die Italiener sind jetzt sichtlich zurückgezogen in ihre eigene Hälfte, haben nicht mehr so viel drauf und versuchen jetzt mit Haken und Ösen über die Zeit zu kommen. Noch 14 Minuten sind zu spielen. Spielstand 1:0 für Italien. Die deutsche Mannschaft jetzt wieder klar am Drücker. Aber sie schießt keine Tore mehr. Wo bleibt Uwe Seeler? Wo bleibt Müller? Wo bleiben die anderen? Sie spielen gut jetzt. Sie geben alles, was sie haben. Sie schießen auch, aber sie zielen schlecht. Gegenzug der Italiener. Mit Bonicelli aus der Mitte. Zwei Italiener gegen zwei Deutsche. Jetzt wird es kritisch. Schnellinger kommt nach. Alle drei kippen zu Boden. Schulz, Schnellinger und Bonicelli stehen schon wieder. Rivera führt den Ball. In der deutschen Hälfte. Läuft gegen den deutschen Strafraum. Können die jetzt spielen? Spielt in die Gasse hinein. Aber klug gemacht jetzt von Vogt, der den Winkel erkennt, mitläuft und sofort wieder abblockt. Deutschland greift an, Oberath führt den Ball, spielt nach links hinaus, aber auf die Brust von Burgknecht. So ist das Spiel nicht zu öffnen, jetzt haben die Italiener sich wieder befreit. Jetzt rollt wieder die deutsche Angriffsmaschinerie, eine Waffe, die bis jetzt noch stumpf geblieben ist. Bonicelli, auch der Tote, der eben auf dem Boden lag, alle sind wieder munter und da. Bonicellias Kopfball hat Meier erreicht und er wirft ihn ab nach rechts. Rivera zu Beckenbauer. Nach rechts hinausgespielt, das ist alles zu langsam. Zu Grabowski. Grabowski dribbelt jetzt die Linie entlang, lässt sich angreifen. Und wird festgehalten mit beiden Händen von der Sissi. Mein Gott, ist das ein Fußball hier. Das ist ja entsetzlich. Das ist ja widerlich, was hier gespielt wird. Die ersten Sitzkissen fliegen ins Spielfeld. Sehr zurecht. Sehr zurecht. Und jetzt schiebt ein Italiener den Ball noch weg. Man kann nur sagen, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Zehnter Eckball von rechts. Die Italiener wollen den Ball wegtreten, lassen dem Deutschen den Ball gar nicht. Da liegt wieder einer am Boden. Burgknecht ist soeben verstorben, sehe ich. Aber er steht auf, weil der Ball hereinkommt. Der Schiedsrichter kümmert sich nicht drum. Kriegt das Tor und wunderbar gehalten von Albert Dodi. Und da rennt vorsichtshalber Rosati, Gerd Müller gleich einmal um. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Schiedsrichter zeigt, er soll abspielen. Und Albert Dodi bekommt einen Freistoß, deshalb weiß ich nicht. Schiedsrichter pfeift jetzt wie wild auf. Wird die Punkt sein? Drüben Einwurf. Die deutsche Mannschaft muss sich beeilen. Es steht 1:0 für Italien. Spielzeit ist normal um. Ball kommt noch einmal zu Grabowski. Grabowski hinein. Hinein. Tor! Tor! Tor! Lasst uns ihm Abbitte leisten. Der Mann, der hier so oft überlaufen wurde, der hat gegen Italien, unser Italiener, der hat gegen Italien den Ausgleich erzielt. In die Flanke, in den Eckball von Grabowski hinein, hechtet Karl-Heinz Schnellinger mit dem rechten Fuß und drückt den Ball über die Linie ins Tor. Beckenbauer ist in diesem Spiel genau einarmig. Er kann anders nicht mehr spielen. Er hat also nicht mehr das echte Balancegefühl. Er kann nicht mehr austimen, wie er sein Körpergewicht verteilt. Eckball wird von rechts gespielt von Libuda. Da stellt sich Müller in Positur. Uwe Seeler kommt heran. Uwe Seeler köpfelt nach vorne. Da springt ein Italiener dazwischen. Tor! Tor! Ein Italiener springt dazwischen. Will den Ball zurückspielen. Müller ist dazwischen. Der Ball ist über der Linie im Netz. 2:1 für Deutschland. 2:1 für Deutschland. 2:1 für Deutschland. Gibt es das große Wunder von Mexico City? Es ist nicht so, als ob wir nun defensiv spielen, sondern die deutsche Mannschaft glaubt, eine deprimierte italienische Mannschaft jetzt im Griff zu haben und stürmt weiter. Hoffentlich geht das gut. Freistoß wird erneuert und zwar 25 Meter vor dem deutschen Tor. Abwehr formiert sich, Franz Beckenbauer, neben Schnellinger. Selbst Uwe Seeler ist mit hinten, alle Deutschen in der Hälfte am Strafraum. Passen auf, warten jetzt. Warten auf die Ausführung des Freistoßes. Da kommt der Ball, wird gut hereingeschaufelt und Borsig schießt nur! Fehler von Held. Held lässt den Ball abtropfen, genau Borsig vor die Füße. Genau Borsig vor die Füße. Und der jagt den Ball aus 5 Metern an Meier vorbei ins Netz. 2:2 unentschieden. Mein Gott, welche Schlacht hier draußen im Aztekenstadion. Libuda auf dem rechten Flügel hat den Ball behalten. An 2 Mann vorbei wird gelegt. Wird gelegt und der Schiedsrichter pfeift nicht. Ich sage ja gar nichts. Die Italiener greifen an aus dieser Situation. Libuda einmal freigelegt. Und jetzt eine Möglichkeit durch Riva. Schießt und der Ball ist im Tor. Zwei für Italien aus dieser Fehlentscheidung des Schiedsrichters heraus. Und wieder muss die deutsche Mannschaft alles auf eine Kaste setzen. Erneut Eckball, 17. Ecke für Deutschland von rechts. Ausgeführt von Grabowski. Libuda hat den Ball, hebt ihn herein. Zu Uwe Seeler. Goal! Goal durch Müller! Goal durch Müller! Kopfball Uwe Seeler! Kopfball Müller im Hechtsprung durch 3 Italiener durch. Ins Netz 3:3 unentschieden. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht noch einmal, eine solche Dramatik. Die Italiener greifen an. Bonicenia und so für Italien. Mutterseelen allein läuft Rivera nach vorne und schiebt den Ball ins Netz. Mutterseelen alleine. Eben noch Hochstimmung. Nein, das können die Nerven von normalen Schlachtenbombern gar nicht mehr ertragen. Das kann man kaum noch schildern, was sich hier abspielt. Gegenzucht der Italiener. Die Deutschen schlafen noch. 4:3 für Italien nach 1:1 normaler Spielzeit. Und in dem Augenblick ist die Partie beendet. So dramatisch und so unglücklich hat noch keine deutsche Fußballmannschaft verloren. Selbst die deutsche Mannschaft in Wembley nicht, so wage ich zu behaupten, hat nicht so unglücklich verloren wie diese hier im Aztekenstadion von Mexico City. Sie verloren, weil sie keine Kraft mehr hatten. Sie haben alles gegeben, was sie hatten. Die Italiener haben sie mit kalten Konterzügen matt gesetzt. Italien, das war nicht der bessere Fußball, aber den klügeren Fußball gespielt hat, zieht ins Endspiel ein.